Himmel wehen, das wäre doch wunderschön. Komm, komm doch hin, mein Süßer, mal ein Seemann sein, in mir im Sonnenschein, so ganz allein. Und dann beim Abendrot, mach ich das Abendrot, auf unserem Segelboot, für meinen Süßen unter mir. Komm, komm doch hin, mein Süßer, mit mir segeln gehen, so fern die Winde wehen, das wäre doch schön. Mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wäre doch schön.